denn das Reich der Himmel ist gleich einem Hausherrn, der mit dem frühen Morgen auszog, Arbeiter zu dingen in seinen Weinberg. Nachdem er aber mit den Arbeitern übereingekommen war auf einen Denar für den Tag, schickte er sie in seinen Weinberg. Und da er um die dritte Stunde ausging, sah er andere auf dem Markt müßig stehen und sagte zu ihnen, geht auch ihr hin in den Weinberg, ich will euch geben, was recht ist. Sie aber gingen hin. Wiederum ging er aus um die sechste Stunde und um die neunte Stunde und set ebenso. Als er aber um die elfte Stunde ausging, traf er andere dastehend und sagt zu ihnen, was steht ihr hier den ganzen Tag müßig? Sagen sie zu ihm, weil uns niemand gedingt hat. Sagt er zu ihnen, geht auch ihr hin in den Weinberg. Da es aber Abend geworden, sagt der Herr des Weinberges zu seinem Verwalter, rufe die Arbeiter und zahle den Lohn aus, den letzten zuerst bis zu den ersten. Als aber die von der elften Stunde kamen, empfingen sie je einen Denar. Und als die ersten kamen, meinten sie, sie bekommen mehr, und auch sie bekamen je einen Denar. Wie sie es aber empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn und sagten, diese da, die letzten, haben eine Stunde gearbeitet, und du hast sie uns gleichgestellt, die wir die Last und Hitze des Tages getragen haben. Er aber antwortete einem von ihnen, Freund, ich tue dir nicht Unrecht, bist du nicht auf einen Denar mit mir eins geworden? Nimm das deine und gehe. Ich will aber diesem, der der Letzte ist, so viel geben, wie dir auch, darf ich nicht mit dem meinen tun, was ich will. Oder siehst du scheel dazu, dass ich gut bin? So werden die Letzten die Ersten sein und die Ersten die Letzten. Denn viele sind berufen, wenige aber sind auserwählt. Und da Jesus hinaufging nach Jerusalem, nahm er die 12 beiseit und sagte zu ihnen unterwegs, siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und der Sohn des Menschen wird den Hohenpriestern und Schriftgelehrten ausgeliefert werden, und sie werden ihn verurteilen, und werden ihn den Heiden ausliefern zum Verspotten und Geißeln und Kreuzigen, und am dritten Tage wird er auferweckt werden. Hierauf trat zu ihm die Mutter der Söhne des Zebedäus samt ihren Söhnen, und warf sich nieder und begehrte etwas von ihm. Er aber sagte zu ihr, was willst du? Sagt sie zu ihm, sprich, dass diese meine zwei Söhne einer dir zur Rechten und einer zur Linken sitzen sollen in deinem Reiche. Jesus aber antwortete, ihr wisset nicht, was ihr verlangt. Könnt ihr den Becher trinken, den ich im Begriff bin zu trinken? Sagen sie zu ihm, wir können es. Sagt er zu ihnen, meinen Becher sollt ihr trinken, das Sitzen aber zu meiner Rechten und Linken habe ich nicht zu verleihen, das kommt an die, welchen es bereitet ist von meinem Vater. Und da es die 10 hörten, wurden sie unwillig über die 2 Brüder. Jesus aber rief sie herbei und sagte, ihr wisset, dass die Herrscher der Völker sie unterjochen und die Großen sie vergewaltigen. Nicht also soll es bei euch sein. Sondern wer unter euch groß werden will, der soll euer Diener sein, und wer unter euch der Erste sein will, der soll euer Knecht sein. Gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, sich dienen zu lassen, sondern zu dienen und zu geben sein Leben zum Lösegeld statt vieler. Und wie sie aus Jericho hinauszogen, folgte ihm eine große Menge, und siehe, 2 Blinde, die am Wege saßen, da sie hörten, dass Jesus vorbeiziehe, schrien sie, Herr, erbarme dich unser, du Sohn Davids. Die Menge aber schalt sie, dass sie schweigen sollten. Sie aber schrien nur lauter, Herr, erbarme dich unser, du Sohn Davids. Und Jesus stand still und rief sie und sagte, was wollt ihr, soll ich euch tun? Sagen sie zu ihm, Herr, dass unsere Augen aufgetan werden. Jesus aber hatte Mitleiden und berührte ihre Augen, und alsbald wurden sie sehend und folgten ihm.